herzlich willkommen zum Uncast Episode 233. Heute die letzte Folge im Jahr 2014. Juhu, herzlich willkommen dazu. Und ja, Thema heute natürlich, was war interessant 2014? Ja, aber bevor ich da jetzt so viele Sachen sag, die wirklich interessant waren, sag ich lieber mal, was denn die fünf meistgenutzten Apps waren, meiner Meinung nach, oder für mich die meistgenutzten Apps und das beste Smartphone und die beste Hardware 2014. Ja, ha, dürft ihr gespannt sein. Und ein paar News gibt's auch noch, aber natürlich nicht so viele, ganz klar, Weihnachten und so, ja, da haben selbst die News-Redaktionen mal nichts zu tun, beziehungsweise es ist unglaublich, wollen sogar daheim mal sein und nicht schreiben an News. Das gibt's denn sowas, ja, also ehrlich. Umso erstaunlicher ist, dass in der Community diesmal doch recht viel los war, hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe schon gedacht, hier keinen Post zu finden, ja, aber doch, tatsächlich. Und es gibt aber auch wieder eine App der Woche, die könnt ihr vielleicht hier gerade jetzt in dieser Zeit besonders gut gebrauchen. Lasst euch überraschen. So, Thema oder Themen, meine fünf meistgenutzten Apps 2014. Ja, ich bin da mal jetzt so rangegangen, egal ob die schon mal App der Woche waren oder sonst irgendwas. Ich habe mal überlegt, Mensch, was nutze ich denn, was habe ich denn 2014 am meisten genutzt? Wo wurde da die meiste Zeit verbraten? Und da sind mir eben dann fünf Apps hier besonders ins Auge gestochen. Ist jetzt nicht irgendwie die Reihenfolge irgendwie nach Häufigkeit der Benutzung überhaupt nicht, ja, sondern einfach allgemein, ja. Also jetzt nicht wundern, dass ich jetzt zum Beispiel Pocket Casts als erstes sag. Es ist eins von den häufig genutzten Apps auf jeden Fall, fünf meistgenutzten, ganz klar Pocket Casts. Für mich die beste Lösung, um Podcasts unterwegs zu hören, auf verschiedenen Geräten, Tablets, Smartphones und so weiter. Die werden dann quasi synchronisiert, so dass man von einem einen Gerät dort weiterhören kann, wo man vom anderen Gerät aufgehört hat. Und das ist für mich besonders wichtig. Auch die Benutzerführung, klar, ich meine, man kann sich an alles gewöhnen, an die habe ich mich jetzt eben gewöhnt und deswegen fällt mir es eben schwer, dann anderen Podcast-Client zu nehmen, der jetzt eben anders funktioniert, ja, weil ich gerade bei dem Podcast merke ich immer wieder, da muss alles klappen, zack, zack. Der braucht keine Schnörkel oder sonst irgendwas, 100.000 Funktionen, sondern da muss für mich einfach nur die Podcasts fehlerfrei abspielen und braucht eine Funktion, um die Podcasts schneller anzuhören. Das ist nämlich ganz wichtig für mich. Der Originalgeschwindigkeit höre ich mal überhaupt keine Podcasts an, sondern meistens 1,6 bis 2-fache Geschwindigkeit. Dann kann man jede Menge Zeit sparen auch. Ja, dann Camera Zoom FX. Hat für mich die interne Kamera, seit ich das Pipo-Tablet habe, komplett ersetzt. Auch vorher habe ich das immer installiert gehabt und oft genutzt, denn es hat einige Funktionen, die eben die interne Kamera-App, egal welche OS-Version, nicht bietet. Und wie gesagt, seit ich das Pipo-Tablet habe, ist das sogar die einzige Kamera-App, die ich benutze. Ja, hauptsächlich deswegen, weil eben da Funktionen sind wie manueller Fokus, ja, Zoom für jede Kamera quasi, ja, und dann eben die entsprechenden Effekte, die live quasi aufgenommen werden. Das ist zum Beispiel ein Timer, voice aktivierte Auslösung. Das heißt, man kann sich aufstellen und sagt dann was und zack, dann wird eine Aufnahme gemacht. Stable Shot ist auch interessant. Der Burst-Modus für mich auch wichtig für solche netten Google Auto Awesome Aufnahmen zu erstellen. Der Timelapse-Modus hier gefällt mir nicht so gut. In der neuen Version übrigens nach dem Update auch eine gute HDR-Funktion. Auch das ist schön. Und das sind eben die Sachen, die besonders schön sind. Wie gesagt, der automatische, der manuelle Fokus ist für mich sehr wichtig und auch die anderen Einstellungsmöglichkeiten sind sehr reichhaltig, eben viel mehr als jetzt bei der internen App, die so mitgeliefert wird. Genau. Ja, dann seit ich vor, also es muss 2013 irgendwann gewesen sein, habe ich beschlossen, keinen Google-Kalender mehr zu benutzen. Kann auch Anfang 2014 gewesen sein. Und seitdem ist mein einziges Kalenderprogramm, das ich benutze, Jorte. Jorte kann vollkommen eigenständig ohne Synchronisation zu Google betrieben werden, nutzt also nicht den internen Google-Kalender, kann aber mit dem synchronisiert werden, wenn man es so will. Von daher ist es interessant, wenn man eben ja auf seine Daten besonders Wert legt, was man da einträgt, dass die nicht in falsche Hände geraten. Und ja, das Design, muss ich sagen, ist das, was mir am wenigsten gefällt. Also da hätte ich mir lieber sowas gewünscht wie eben einen Google Calendar. Das finde ich wesentlich schöner, muss ich sagen. Von den Funktionen her gibt es absolut gar nichts zu meckern. Die sind toll und man kann alles eigentlich damit machen, was man so von so einem Kalender erwartet. Weiterhin gibt es eine Diary-Funktion, die nutze ich zwar nicht, aber für viele Leute dürfte das bestimmt interessant sein. Tasks und Memos hingegen, was damit integriert ist, nutze ich sehr häufig. Und ich finde auch die Integration sehr, sehr gut gelungen. Außerdem gibt es natürlich sowohl für den Kalender als auch für die Task-Memos also genug Widgets, ja, Agenda-Widget beispielsweise für die Termine im Kalender und für die Tasks und Memos kann man einzelne, für die To-Dos und Memos kann man einzelne Widgets für jede Liste erstellen und das macht dann doch richtig Laune. Also das ist genau das, was ich brauche. Jorte Kalender ist da absolut mein Favorit im Moment, auch wenn es designmäßig mir ja überhaupt nicht zusagt. Ja, dann auch die meistgenutzte App vermutlich 2014 war Xabber. Ja? Xabber, ein Chatprogramm Java XMPP für Android mit OTR-Verschlüsselung, ja, Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung. Ha, übrigens, gerade vorhin auch in der RIOS-Wochensicht erwähnt, wurde auf dieser, ich glaube, 31103, ich weiß nicht genau, Konferenz so, ja, gesagt von namhaften Sicherheitsexperten, ja, dass eben auch von geleakten Dokumenten auch ersichtlich, dass OTR-Verschlüsselung sicher ist und nicht von der NSA und GCRQ geknackt wurde. Sehr schön, das zu wissen, so wie ich das auch vermutet habe, denn das Konzept da hinten dran ist natürlich besonders sicher gegen solche Attacken, denn die Schlüssel werden sehr häufig gewechselt, leider zu häufig. Ja, und das ist auch der Grund, warum Xabber wohl im Jahr 2015 wohl nicht die meistgenutzte App mehr sein wird und nicht mehr unter den fünf meistgenutzten, ja, oder vielleicht auch unter den fünf meistgenutzten, aber nicht mehr die absolut meistgenutzte. Denn ich muss mehr und mehr über Hangouts schreiben, weil die Xabber-Nachrichten einfach nicht vernünftig und zuverlässig bei Gegenüber ankommen. Ja, der Entwickler hat wohl hier schon längere Zeit kein Update mehr eingepflegt. Das Problem ist, es wäre technisch überhaupt kein Problem, über eine Checksumme beispielsweise zu zu bestätigen, dem Client, ja, die Nachricht wurde korrekt übermittelt, ist korrekt angekommen auf das Gerät des Gegenüber. Oh, und somit ist man sicher. Stattdessen kommt zwar eine Bestätigung, ja, die Nachricht wurde verschickt, ist angekommen, und das stimmt oft nicht. Ja. Woran das liegt, ich kann es nicht sagen, aber man kriegt angezeigt, die Nachricht wäre angekommen, das stimmt aber nicht. Die Nachricht ist nicht lesbar angekommen, weil sie eben mit der falschen Verschlüsselung gesendet wurde beispielsweise, oder gar nicht gesendet wurde oder nicht empfangen wurde, weil der Server dazwischen das verschluckt. Das Problem ist eben, dass ja die Nachrichten nicht auf einem Server zwischengespeichert werden, sondern direkt quasi über den Server ohne Zwischenspeicherung direkt weitergegeben werden. Und somit ist, wenn in dem Moment, wo man schreibt, das Gegenüber keinen Empfang hat, gibt es Probleme. Dann funktioniert es einfach nicht. Dann wird nochmal probieren, nochmal probieren. Irgendwann geht's dann nicht mehr. Und da ist offenbar dann noch ein Problem vorhanden. Das man aber lesen könnte. Nun, wie auch immer, für die wichtigsten Kontakte ist es eben für mich besonders wichtig, dass ich hundertprozentig sicher bin, dass diese Nachrichten auch ankommen. Ihr könnt gar nicht vorstellen, was es da an Stress bei mir gibt, wenn ich nicht weiß, dass die Nachricht auch wirklich angekommen ist und dass das Gegenüber dann die Nachricht auch gesehen hat. Ja, das muss hundertprozentig einzusehen sein. Und das ist da eben eine Schwierigkeit. Dennoch hatte ich Jabber die ganze Zeit benutzt, bleibt auch weiterhin im Hintergrund auf jeden Fall auf meinem Handy, verbraucht nämlich so gut wie keinen Akku und auch Rechenleistung absolut fällt er nicht in Gewicht. Also von der Programmierung her ist das sehr, sehr gut, und deswegen bleibt es natürlich weiterhin im Hintergrund laufen, und die sicheren Nachrichten, wenn wirklich etwas geschrieben wird, wo ich sage, nee, also das kann ich jetzt wirklich nicht über öffentliche Dinger schreiben, beziehungsweise über nicht sichere Kanäle, und dann kann ich da immer noch das nutzen und dann eben rückversichern, dass die Nachricht angekommen ist über Hangouts. Genau, das ist nämlich die Alternative dazu. Und zu guter Letzt OSM End. Das Schicksal hat da wohl mich schon in die richtigen Bahnen gelenkt. Ja, was ist passiert? Ich habe ja mehr oder minder eigentlich zu Testzwecken mal hier alles umgestellt auf das freie OSM Endsystem. Ja, frei heißt ja nicht unbedingt kostenlos. Frei, mit frei meine ich jetzt eben, dass das Kartenmaterial auf OpenStreetMaps basiert und damit eben unter einer freien Lizenz steht. Und auch eben auch wieder aus Datenschutzgründen habe ich da mal gedacht, ist es denn, wollte ich mal sehen, ist es denn möglich, ohne Google Maps, ja, zurechtzukommen? Ist sehr gut möglich. Ja, ein paar Schwierigkeiten gibt es zwar immer. Ja, und zwar zum Beispiel bei der Suche nach einem bestimmten Ort, ja, oder nach einer bestimmten Straße und so, da wird es dann manchmal etwas kritisch. Die Internetsuche über Nominatum geht zwar, die Offline-Suche allerdings, die ist überhaupt nicht optimal. Ja. Das sind eben Nachteile. Weiterhin die Dauer, bis die Strecke berechnet ist. Tja, da sieht man eben mal, wie viel Rechenleistung so ein Google-Server oder die Google-Server haben, ja. Denn die Berechnung zum Beispiel bei Google Maps funktioniert in Windeseile, ja. Ruckzuck kann man losfahren. Hier wird halt alles auf dem Handy selbst berechnet, und das kann dauern, und zwar so richtig lange manchmal, ja, wenn die Strecken verwinkelt sind oder besonders lange sind, viele kleine Straßen, dann kann man hier doch schon etliche Minuten warten, bis die Routenberechnung fertig ist und man endlich mal losfahren kann. Ja. Das sind halt Nachteile, die muss man mehr oder minder auch mal in Kauf nehmen. Ansonsten ist das der absolute Glücksfall gewesen, denn Google Maps funktioniert seit dem Update auf 9.0 nicht mehr bei mir. Ja. Bisher ist es mit keinem Update besser geworden. Ich muss mich wohl damit abfinden. Woran das liegt, kann ich nicht festmachen. Klar, logisch, dass auf die Reports nicht reagiert wird, logisch. Das kann ein Zusammenspiel sein von exotischer Hardware, ja, oder eben über die Version KitKat, die ich habe, 4.4.2. Und da ist auch kein großes Update mehr zu erwarten, ja. Wenn also irgendwann mal Google Maps durch ein Update wieder richtig funktionieren wird, wäre das schön, ja. Aber so bin ich froh, dass ich schon die ganze Zeit eben mit OSM End navigiert habe. Und jetzt bleibt mir einfach nichts mehr anderes übrig, als das zu benutzen. Ja, und deswegen ist es auch eine der 5 meistbenutzten Apps bei mir überhaupt, denn Navigation ist schon ziemlich wichtig bei mir. Ziemlich schlimm auch, dass die Google Maps da nicht mehr, dass Google Maps nicht mehr funktioniert. Wüsste gar nicht, was ich ohne OSM End machen würde. Es ist mir bei vielen Google Apps schon aufgefallen, dass die Kontrolle oder die, sagen wir mal, die Qualität der Programmierung momentan ziemlich zu wünschen übrig lässt. Es ist nicht das einzige Google-Programm, mit dem es Probleme gibt, und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen. Und das ist kein gutes Zeichen. Ja, also ich würde mir wünschen, dass es da eine andere App geben oder mal wieder eine Überlegung, ja, mal gucken, wie das läuft. Ja, vielleicht hat es auch mit den Designänderungen zu tun. Seitdem war das nämlich auch. Und naja, genau, ich kann es eben nicht festmachen, das ist das Problem. Definitiv nach einigem Zoomen oder Verschieben der Karte stürzt die App ab, nicht mehr zu benutzen. Boom. Ja, das beste Smartphone 2014. Ist mir nicht leicht gefallen, da das Richtige herauszufinden, denn es kamen so viele gute Geräte raus, wie zum Beispiel das HTC M8, ja, oder das LG G3 beispielsweise, und auch andere Geräte, viele andere Geräte, die einfach phänomenal sind, ja, und immer wieder einem sogar ein Kopfschütteln hervorrufen konnte, ja, und zwar im positiven Sinne. Auch das Nexus 6 ist ja eigentlich ein großer Kandidat gewesen. Nur da wurde das einfach mit dem Preis wieder kaputt gemacht, denn mit dem Preis ist es einfach nur ein gutes Smartphone, aber eben lang nicht das beste Smartphone 2014, denn das muss man mit einbeziehen. Finde ich. Und deswegen ist, mal abgesehen davon, auch technisch für mich der klare Gewinner. Ja? Wenn auch jedes andere das verdient hätte, das ich jetzt aufgezählt hatte. Das Samsung Galaxy Note 4. Warum das Note 4? Einmal die Vielseitigkeit des Gerätes selbst. Der Stylus früher. Als das erste Galaxy Note herauskam, haben sich die Kritiker darüber lustig gemacht. Ja, vor allem aus einem anderen Lager. Ja, haben gelacht, haha, guck mal, ja, back to the 90s. Ja, und dann hat man festgestellt, dass so eben mal der Mensch funktioniert. Ja, etwas schnell notieren mit einem Stift auf dem Bildschirm ist eben besser für viele, oder auch die punktgenaue Bedienung, sei es jetzt beim schnellen, grundsätzlichen Nachbearbeiten von Fotos unterwegs, ja, oder eben für Leute, die ja, Riesenpranken haben und mit ihrem Daumen fast ein Viertel vom Bildschirm abdecken, ist das natürlich unglaublich gut. Und weil wir gerade vom Bildschirm sprechen, auch das war ein positiver Punkt, finde ich. Mit 5,7 Zoll ist es natürlich riesig, so wie es sich für ein Note auch gehört. Note war übrigens das erste 5 Zoll Handy. Ich war damals schockiert über die Größe. Ja, heutzutage ist es schon normal und auch gut. Die Ränder am Rand sind weiter geschrumpft, während die Bildschirmgröße also dann natürlich angewachsen ist. Ja. Und das Quad HD Super AMOLED mit 2560x1440 Bildpunkte Auflösung mit 5,7 Zoll ist genau richtig. größer darf es nicht sein, ja, um das noch als Handy durchgehen zu lassen, als Smartphone, ja. Und dennoch ist eben hier es auch nicht so klein, dass man zum Beispiel eben wie gesagt diese Funktion mit Notizen und Bildbearbeitung unterwegs mal schnell da machen kann, denn gerade beim handschriftlichen Notieren beispielsweise mit dem S-Pen, ja, oder mit dem Zeichnen, da braucht man dann eben doch ein bisschen mehr Platz auf dem Bildschirm. Da wundert man sich als manchmal. Ja, also Android 4.4.4 KitKat ist ja drauf, aber das ist glaube ich jetzt schon, die Updates sind glaube ich schon draußen, also auf Lollipop. 2,7 Hertz Quad-Core-Prozessor, immer noch ganz leistungsstark für heutige Verhältnisse auch, ja. Ich meine, ist jetzt schon wieder ein paar Monate eigentlich schon auf dem Markt, ja. Nicht zu lange, aber trotzdem, man sieht, dass da nicht gegeizt wurde. Ein 1,9 GHz Octa-Core-Prozessor ist da separat nochmal. Es gibt wie immer hier zwei Versionen für die verschiedenen Märkte. Ja. Und eine 16 Megapixel Kamera hinten, 3,7 Megapixel Kamera vorne. Auch da seht ihr High-End mit vielen, vielen Funktionen. Und wie gesagt, das S-Pen-Feature war das Zünglein an der Waage, wie ich finde. Denn dadurch ist so viel möglich mit dem mehr möglich, ja, mit dem Note 4, was ohne diesen Stift so nicht möglich wäre. Ja. Also, ein rundum gutes Gerät. Perfekt ist natürlich nix, klar, aber es hat gereicht für das beste Smartphone 2014 für mich jedenfalls zu werden. Und jetzt werdet ihr äußerst überrascht sein. Die beste Hardware, sonstige Android-Hardware, ja, 2014, ja, ist nicht, was auch verdient hätte, Chromecast, ja, ist nicht der neue Nexus-Player, klar, kann ja auch noch nicht sein, muss ja erstmal ein vernünftiger Stückzahl verfügbar sein, sondern das ist, ihr werdet es kaum glauben, Amazon Fire TV. Die Entscheidung ist mir absolut schwer gefallen. Ich hätte eigentlich eher Chromecast gesagt. Ja. Aber die Vorteile vom Fire TV sind einfach doch frappierend. Das hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, dass das Zusammenspiel von Hardware und Content, das angeboten wird, einfach massiv besser ist. Wenn ich einen Chromecast habe, dann kann ich diese Funktion sehr gut nutzen, die eben das Chromecast kann. Nur das Fire TV mit dem Streaming-Service, der dahinter steht, das Amazon Instant Video und sogar noch mit dem Prime ermöglicht eine Riesenmenge an Filme und Serien. Und das ist nicht nur Schrott, ja, quasi schon in dieser Prime-Mitgliedschaft mit drin anzuschauen, das haut eben alles weg. Das muss man ganz klar sagen, das haut weg. Bildschirmspiegelung vom Handy auf das Fire TV klappt auch gut. Es hat mich sogar überrascht, wie gut es klappt. Die Fernbedienung über Bluetooth funktioniert einwandfrei, ist eine gute Idee, das so zu machen. Die Spracheingabe in die Fernbedienung, um am Fire TV was zu suchen, ist auch äußerst gut. Wenn man eine Serie sucht oder einen Film sucht, dann muss man nicht lange rumblättern oder das Eintippen umständlich, sondern man sagt es einfach rein. Die Erkennung ist zwar nicht perfekt, aber ausreichend gut. Ja. Und dann natürlich auch die Anbindung an die Geräte, und das gilt nicht nur für den das Fire Tablet beispielsweise oder das Fire Phone, sondern auch per App an jedes andere Android Gerät, um das zum Beispiel als zusätzliche TV-Fernbedienung zu benutzen. Alles in allem hat deswegen die Nase vorn, weil ich finde, so ist so wie ich auch die Apps jetzt nach der Häufigkeit der Benutzung eben gesehen habe, nach dem Nutzen an sich, bin ich eben darauf gekommen, weil es von 0 auf 100 sozusagen das meistbenutzte Gerät ist momentan, um Filme, Serien zu schauen, ja. Und auch um zum Beispiel Fotos zu präsentieren, ja. Also ich schick Fotos, wenn es zum Beispiel, also Fotos, die eh öffentlich gemacht werden könnten, ja, wenn ich die zum Beispiel zeigen möchte, schicke ich die in die Amazon Cloud rein und von dort aus kann man sie sich dann angucken. Ja. Wunderbar finde ich das. Ansonsten, ja, kann ich nur sagen, verdient hätten es natürlich auch andere Innovationen auf jeden Fall. Die Zeit der Smartwatches ist meiner Meinung nach noch nicht gekommen. Vielleicht wird es ja 2015 interessanter werden, aber da konnte ich jetzt nichts sehen, was mich eben umgehauen hat. Aber das Amazon Fire TV allein schon der schiere Content hat mir einfach die Kinnlade herunterklappen lassen. Und ja. Und sei es nur um YouTube-Videos, was ja dann später auch ging. Beim ersten Test ging es nicht, weil die App irgendwie nicht verfügbar war. Aber danach ging's, sei es nur um YouTube-Videos komfortabel auf dem TV anzuschauen. Sehr schön. Und deswegen. Wahnsinn. Gut, ich lasse jetzt mal 2014, soweit es geht, hinten dran und lass mal ein paar News raus. Ja, Star Wars Knights of the Old Republic ist jetzt für Android verfügbar. Ich weiß nicht, hatte ich das sogar schon mal gesagt, dass es vielleicht bald verfügbar ist? Ich weiß nicht, vielleicht in der letzten Folge schon. Auf jeden Fall Freude, Freude für Star Wars Fans. Das Fest ist ja gerettet, wenn sowas rauskommt. 4,99 gab es das eine ganze Zeit lang. Normalerweise kostet es 9,99 Dollar. Es ist ein vollwertiges Spiel. Das ist auch eine schöne Sache. Diese Casual Games auf den Tablets und Smartphones sind toll, ja, und die sorgen auch für Kurzweile, aber so an vollwertigen Spielen mangelt es noch ein bisschen. Und da kommt eben KOTOR, wie es kurz genannt wird, Star Wars KOTOR, auch gut mit zurecht, mit diesem Image-Vollpreis. Beziehungsweise vollwertig spielen. Und da kann man sich dann auch entscheiden, ob man ja, zur dunklen Seite gehören will, ein Held oder ein Bösewicht sein will, ja, ein Retter oder ein Eroberer. So macht es Spaß, ja. Kann man dann selbst mal durchdrehen oder auch nicht. Also für die Star Wars-Fans dürfte das eine sehr, sehr gute Nachricht sein. Ich habe überhaupt das Gefühl, seit Disney Star Wars übernommen hat, mögen zwar die Zukunft von den Star Wars-Filmen den Bach runtergehen, ja, da erwarte ich schon gar nichts mehr nach dem ersten Trailer von dem neuen Teil Star Wars. J.J. Abrams hat da ganze Arbeit geleistet und Star Wars kaputt gemacht, ja. Aber das muss ich sagen, die Spiele, die rollen jetzt mittlerweile an und die haben auch meistens eine akzeptable Qualität. Star Wars Commander war ja eins zum Beispiel davon, war auch schon App der Woche geworden, was sehr, sehr gut mir gefallen hat. Und hier jetzt KOTOR zu bekommen, hier ist wirklich toll für Android. Übrigens etwas, was nur auf Tablets läuft im Moment. Was auch ganz vernünftig ist, denn Man muss ja da schon ein bisschen Platz haben. Ich glaube aber auch, dass es auf dem HTC M8 läuft, wenn ich das richtig weiß, ja. Also nicht nur Tablets, aber vorwiegend. Wie gesagt, macht auch Sinn, das nicht auf kleinen Bildschirmen zu nutzen, weil die Art, in die das Spiel eben reingeht, da wäre ein kleiner Bildschirm vollkommen fehl am Platze. Ja, cool, ne? Also, Epic Star Wars ist jetzt mit einem weiteren Titel vertreten auf Android. Endlich kommen die 4 GB RAM-Smartphones wohl jetzt etwas häufiger auf dem Markt, denn Samsung arbeitet oder hat angekündigt, dass die Produktion von den ersten 8 GB LPDDR4 Mobile DRAMs gestartet sind und oder gestartet ist, und das bedeutet, wir können erwarten, dass bald mehr Geräte kommen, die über 4 GB RAM haben. Und das ist wichtig, vor allem für die 64-Bit-Geräte, die eigentlich die Leistung überhaupt nicht ausnutzen können, wenn da weniger als 4 GB drin ist. Weil das ist ja auch ein Vorteil ist von 64-Bit, dass man eben mehr RAM ansprechen kann. Und das hört sich also sehr, sehr gut an. Samsung verkauft die Chips oder verbaut die Chips ja nicht nur in den eigenen Geräten, sondern verkauft die auch an alle möglichen anderen Herstellern, die in ihren Geräten wiederum verwenden, so dass wir also, wenn hier jetzt die Massenproduktion beginnt, durchaus erwarten können, dass es nicht mehr lange dauert, bis mehr und mehr Geräte herauskommen, die 4 GB und mehr haben dafür RAM. Ja, also nicht verwechseln mit dem Internal Storage oder überhaupt mit dem Speicher, sondern eben das der RAM. Ja, das ist wichtig. Und da fangen jetzt goldene Zeiten an. Ich hoffe aber, die Entwickler vergessen nicht, dass es noch so viele Geräte, die absolut größte Zahl der Geräte, die immer noch mit weniger als 2 GB, ja sogar mit 1 GB nur herumfummeln, ja, dass die nicht vergessen werden. Aber ich glaube, meine Hoffnungen werden in den Wind geschlagen werden. Das war nämlich schon immer so. Sobald neue technische Daten verfügbar sind, werden auf die alten technischen Daten keine Rücksicht mehr genommen. Xiaomi bringt jetzt ein Handy mit Saphirglas heraus, ja, und damit sind es die zweiten, glaube ich, die ein Gerät mit Saphirglas herausbringen und ist damit noch vor Apple. Ja. Ursprünglich sollte ja das iPhone 6, so hat es jedenfalls geheißen, mit Saphirglas ausgestattet werden, aber das hat nicht geklappt, aus was für einem Grund auch immer. Allerdings hat dann schon ein anderer Hersteller, Kyocera, ein Gerät herausgebracht mit so einem Saphirglas-Display, und jetzt kommt eben auch das Xiaomi 5 heraus, ja, mit einem 5,7 Zoll Display und Saphirglas. Naja, ob da jetzt ein großer Hype drum zu machen ist, ich wollte es halt mal erwähnt haben. Saphirglas hin, Gorilla Glass her. Letztendlich ist es so, dass direkter Fall beides kaputt macht, und gegen Kratzer ist das Gorilla Glas auch ziemlich resistent. Also ich bin noch nicht ganz überzeugt davon. Für mich wäre es jetzt noch kein ausschlaggebender Grund, ein Handy zu kaufen, ob das jetzt Saphirglas hat oder Gorilla Glas, ja. Höchstens, wenn es da keins von beiden hat oder keine andere gute Anti-Kratzbeschichtung bietet, das wäre natürlich dann ein Grund zu sagen, oh nee, das ist mir zu heikel. Aber Saphirglas, das muss erstmal noch in der Praxis hier sein Display stehen, ja. Micromax wurde in Indien gedemütigt. Jawohl, OnePlus darf sein OnePlus One verkaufen. nachdem es zuerst verboten wurde, der Verkauf, weil nämlich Micromax mit Cyanogen einen Exklusivvertrag hat über das Cyanogen Mod oder OS, wie es jetzt heißt, System, das auch auf dem OnePlus zum Einsatz kommt. Ja. Doppelte Niederlage erstmal, weil es mit einer Demütigung kam, denn der Richter hat festgestellt, dass OnePlus und Micromax in ganz anderen verschiedenen Märkten sich positionieren und dass damit mit der Exklusivität eventuell ja gar nicht so weit her ist, denn Micromax hat offenbar dann noch die Exklusivität für die Billig-Handys in der Tat also für die Low-End-Handys und OnePlus ist ja ein Gerät, das in das Gericht dann eben in der viel höheren Klasse ja, positioniert ist als die Geräte von Micromax. Also da, das ist schon bitter, das gesagt zu bekommen. Allerdings ist das auch noch nicht endgültig. Ja, es war jetzt erstmal eine Verfügung aufgehoben worden. Das heißt, OnePlus One darf weiter verkauft werden bis zur letztendlichen Entscheidung eines Gerichtes. Ja, und das wird erst noch vermutlich in 2 Wochen etwa entschieden werden, ob das dann tatsächlich ein Verstoß ist gegen diesen Exklusivvertrag oder eben nicht. Und also man hat nur einen Zwischenjubel bei OnePlus, aber natürlich rollen da die ersten Geräte, aber ob das noch fürs Weihnachtsgeschäft gereicht hat, dieser Entscheid, das ja, darf bezweifelt werden. Die meisten haben ja schon ihre Geräte gekauft, beziehungsweise eben nicht gekauft, ja, weil es eben in Indien da nicht gab. Feiern die überhaupt Weihnachten in Indien? Ich weiß gar nicht. Mann, da würde ich aber jetzt wieder am besten Nest gestohlen. was ist denn Hinduismus, gell? Ist in Indien, glaube ich, dann bezweifle ich, dass Weihnachten eine große Rolle spielt. Aber so, ne? Naja, egal. Selfish OS bekommt ein großes Update für das System. Ja, so groß, dass auch die Optik hier ziemlich stark sich verändert hat. Das leicht angepasst, naja, kann man so, würde ich mal sagen, nicht sagen, schon stärker angepasst, ja. Die Speichernutzung wurde sehr stark angepasst. Das ist sehr, sehr gut, finde ich. Außerdem hat Yola jetzt eine eigene Maps-Anwendung. Ja, vielleicht funktioniert die dann sogar ohne Absturz. und ja, viele weitere Sachen. Performance ist verbessert worden, der Arbeitsspeicher, die Nutzung ist eben optimiert worden. Auch das ist ein wichtiger Punkt, was auch bei Android immer in der Vergangenheit eine problematische Sache war. Ein paar Features wurden allerdings auch zurückgezogen. Zum Beispiel, dass der Entsperrcode um Buchstaben erweitert wurde. Ja. Da gab's Tests, ja, aber einige Benutzer haben sich dann komplett aus dem YolaPhone ausgesperrt und jetzt wurde erstmal auf das verschoben auf die nächste Version, ja. Wollen ja nicht haben, dass über die Feiertage dann sich die Leute die Geräte total verhunzen, ja. Weil sie einfach nicht wissen, was sie da eingegeben haben. Ich weiß nicht. Also es ist schon skurril, aber okay, ja. So ist es halt. Selfish 2 es wird ja auch dann irgendwann kommen. Ne? Das ist jetzt noch nicht das Selfish OS 2.0, was dann auch für Tablets funktionieren soll, sondern das ist eben jetzt erst schon mal ein großes Update. Selfish OS ist ja ein alternatives System, das mit Android ein bisschen verbandelt ist, ja, aber von den Entwicklern, von ehemaligen Nokia-Entwicklern betrieben wird. Von daher kann man sich auch sehr viel erhoffen davon und die Leute, die das benutzen, sind auch größtenteils zufrieden damit, ja. Und Ja, also ich muss schon sagen, auch die Apps, die Maps-App, ja, die es da gibt, ist etwas, wo ich sage, ja, schön, cool. Denn sie ist simpel und übersichtlich aufgebaut. Da wird es bei manch anderen Apps schnell chaotisch mal auf dem Bildschirm, aber hier bleibt alles klar. Gut. Also Sailfish OS wieder einen kleinen Schritt vorangekommen. Und ich liebäugel immer noch mal, damit mal so ein Sailfish OS mal so richtig in die Praxisnutzung zu geben. Also so richtig, ja, mal eben das als Haupthandy mal zu benutzen eine Zeit lang. Ja. Aber ja, immer noch hängt es an der Hardware meiner Meinung nach, die absolut, auch wenn man bedenkt, dass Sailfish OS natürlich ganz andere Systemvoraussetzungen hat als jetzt beispielsweise Android, finde ich, ist das total daneben und geht überhaupt nicht. Das Gerät ist jetzt schon viel zu lange auf dem Markt. Schon als es herauskam, hat es eigentlich gerade noch so akzeptable technische Daten gehabt, aber ja, mehr dann auch nicht. Und seitdem hat sich dann nichts groß geändert und deswegen ist es eben nicht okay. Und deswegen kann ich es auch nicht gebrauchen, so wie es jetzt momentan ist. Ja. Ein Tablet soll ja bald rauskommen. Aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern, bis auch das OS dazu passt dann. Aber ja, immer noch 4,5 Zoll Display. Nein, 8 Megapixel Kamera, das ist mir eigentlich egal, aber 16 GB Speicher, 1 GB RAM, nein. Jedenfalls nicht zu dem Preis, denn leider ist der Preis eben auch nicht gerade von schlechten Eltern. Und ja, was soll man machen, ne? Gut. Nächstes Update für den Dolphin Browser mit Flash und Lollipop Support. Ha! Vor allem Flash dürft jetzt einige aufmerken, ja, denn ist ja schon eine lange Zeit so, dass Flash gar nicht mehr funktioniert eigentlich. Jetzt ist es also da möglich mit diesem neuen Dolphin Browser. Und die Leute, die Android Lollipop benutzen, werden jetzt auch froh sein. Jetzt läuft es wesentlich besser. Aber es gibt auch, Vorsicht, es gibt auch einige negative Stimmen, ja, die da sagen, dass nach dem Update alles ziemlich hier verschlechtert wurden. Es gibt also viele Einträge in den Play Store Kommentaren, die sagen, nach dem Update funktioniert's nicht mehr oder was wurde da nur gemacht? Vorher hat alles wunderbar funktioniert, jetzt geht gar nichts mehr. Ja, ich habe jetzt für heute noch keine Zeit gehabt, mir das mal genau anzugucken. Ich werde mal das noch testen in den nächsten Wochen. Alles ganz schön stressig natürlich, ja. Jetzt auch noch ihr Neujahr und so. Also ich werde das alles mal testen und dann mal schauen, wie sich der schlägt. Ich benutze ja momentan immer noch den Lightning, weil der einfach super klein, super schlank ist und auch recht schnell. Aber er hat eben ein kleines Problem. Viele Webseiten funktionieren nicht. Und den Chrome habe ich ja schon mal gesagt, der kommt mir nicht auf das Gerät, weil es nur im internen Telefonspeicher zu installieren ist und das ist nicht akzeptabel. Ja. Hier zum Beispiel Lightning hat auf meinem Tablet gerade mal 1,03 Megabyte. Kein SD-Kartenspeicher braucht man nicht bei dieser Größe. Ja. Und ansonsten die Daten steht ja wieder auf dem anderen Blatt. Von daher sehr, sehr platzsparend. Das war der Grund, warum ich mich für den Lightning entschieden habe. Aber ich gebe gern Dolphin wieder mal eine Chance. Das war der Browser, den ich vor Dolphin benutzt habe. Ja, und da gebe ich dem gern noch mal eine Chance. immer wieder gerne hier mich wieder rüber zu reißen, ja, auf Dolphin. Ja, vielleicht, wenn noch mehr Webseiten funktionieren als mit dem Lightning, dann wäre das ja auch schon mal ein Riesenvorteil. Gut soll es ja, auf jeden Fall schon mal sein. Ja. Tja. Wer sich für das Music Key, YouTube Music Key interessiert, bei uns ja noch nicht erhältlich, aber der kann schon mal hier genaueres drüber lesen. Ein ganzer Review, in Englisch allerdings, gibt's hier von Talk Android. So als Tipp, da ist alles aufgeführt. Auch am Schluss ein Fazit mit Pro und Contra. Was gut und was ist schlecht, ja, und auch das Fazit ist sehr interessant zu wissen. Ihr solltet mal reingucken, wenn ihr das, wenn ihr sehen wollt, was bald oder auch nicht bald, ja, auf uns zukommt mit diesem System MusicKey, das ja Google Play im Prinzip ablöst, das Play Music und auch dann hier auf YouTube Musik sozusagen. Ohne Werbung mit einem Abo dann ermöglicht, ja, YouTube dann eben hauptsächlich die Videos. Die Verschmelzung ging ja schon eine Zeit lang jetzt voran. Zum Beispiel, dass man beim Play Music App jetzt auch dann Videos direkt anschauen kann da drin, ja. Das hat man ja auch schon gesehen. Also das wird zusammenschmelzen. Auch der Abo-Preis gilt ja für Play Access, für All Access und für den Music Key YouTube zusammen. Und das Ganze heißt dann eben Music Key. Google hat es ganz schön schwer. Nicht nur, weil ich gesagt habe, jetzt Amazon Fire TV ist die Hardware des Jahres, ja? sondern vor allem deswegen, weil es auch von den Zahlen her, von den Benutzerzahlen her, harte Fakten gibt. Während, das muss man ganz klar sagen, während Google es ziemlich schwer hat, mit Play Movies und Play Music hier Fuß zu fassen. Play Music geht ja noch, ja, da hat Google einiges geschafft, ja, in den letzten Jahren und so doch schon merkliche Anteile von iTunes beispielsweise abgezogen. Das ist schon eine große Leistung. Aber wo es momentan überhaupt nicht klappt, meiner Meinung nach, in dem Bereich Video. Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil zum Beispiel gerade der Chromecast natürlich das perfekte Teil wäre, das perfekte Hardware-Teil, dass man sich einfach am Fernseher heranstecken kann und dann kann man seine Google-Movie-Sachen sehr, sehr schön sehen. Ja, fantastisch wäre das ja. Aber nein, das wird einfach vom Markt her nicht angenommen. Warum? Weil eben übermächtige Gegner dagegen stehen. Das ist einmal natürlich Apple und iTunes Angebot, das ja auch im Videobereich schon stark ist, ja. Aber vor allem dann eben Amazon mit seinen Streaming-Services und dem Amazon Prime-Angebot. Und genau da gab es jetzt über die Tage, über die Feiertage ein wahnsinniger Andrang eigentlich, ja. Am 27. Dezember wurde vermeldet, dass man in der Weihnachtssaison, nur in der Weihnachtssaison, 10 Millionen neue Prime-Kunden, Prime-Mitglieder gefunden hat. Unglaublich. Und das heißt, vorher waren es etwa 20 Millionen, ja. Und jetzt kam danach nach und nach immer mehr zu. Also man hat vermutet 20 Millionen, ja. Und jetzt ist es eben, sagen einige, dass insgesamt jetzt, was sagen einige, also man rechnet damit, anscheinend gibt es dann keine genauen Zahlen außerhalb von Amazon, aber es wird erwartet, dass eben 60 Millionen Prime-Mitglieder existieren. 60 Millionen. Und das seht ihr schon mit was für eine, also ich meine, es ist zwar alles weltweit, aber ihr seht schon, mit welchen Dimensionen da gehandhabt wird. Ja. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schwer. Also kaufen würde ich auf Amazon Video, auf diesem Amazon Video Angebot, Instant Video, nix. Weil die Preise sind einfach zu übel, ich habe das schon mal gesagt. Sogar die Leihpreise sind manchmal teurer als die Kaufpreise der DVDs im Geschäft. Also das heißt, da würde ich lieber ins Geschäft gehen, ja. Oder eben bei Google Play Movies gucken. Dort sind nämlich die meisten Filme für, naja, sagen wir mal, nicht vernünftige Preise, aber wenigstens deutlich günstiger als bei Amazon. Und genau das ist aber das Problem. Zwar sind die Preise viel besser bei Google Play Movies für zu kaufen und zu leihen als bei Amazon Prime, aber Play Movies hat keinen Pauschalzugang, wie eben hier diese großen Vorteile, die man bekommt, wenn man Prime Member ist. Es ist ja nicht alleine dann Video, man kriegt kostenlos die Pakete geliefert, ja. Man hat einen speziellen Lieferservice, also kommt besonders schnell, das was vorher nochmal 5 Euro extra kostet, kriegt man hier im Prime bei jeder Lieferung mit drin, kostenlos sozusagen. Und in den USA gibt es sogar noch eine begrenzte Auswahl an Musik. Kostenlos mit Amazon Prime mit hinzu. Jetzt gibt's auch in Europa den Amazon Cloud Drive, unbegrenzt Fotospeicher für die Amazon Cloud für Prime-Kunden. Unbegrenzt, ja. Unfassbar. Und das alles fehlt eben Google. Der Einzige, der eben noch einen vernünftigen Flatrate bringen kann für, sag ich mal, jetzt ein breiteres Publikum, ist Netflix, ja, und da haben wir schon den nächsten Konkurrenten. Und das ist eben der Grund, warum es da bei Google momentan ein bisschen stockt bei Play Movies. Also, klar, Google kann nicht einfach hinkommen, kann sagen, so, jetzt machen wir auch ein Abo, ja, 9,99, ne, könnt ihr euch alles angucken. Ja, dann kommen die Filmfirmen aber gleich mal zu Google und sagen, was ist los? Das könnt ihr nicht machen. Unser Verträge hatten ganz anders gelautet, ja. Wir müssen neu verhandeln. Das ist genau das Problem offenbar. Ich denke schon, dass Google das gerne machen würde, ja, aber sowas wie das Music Key, aber es ist nicht gerade leicht dabei, Filmen eine Übereinkunft zu treffen, als bei der Musikbranche. Naja, wie schwer es überhaupt ist heutzutage noch im Videobereich was zu reißen, das sieht man auch für Game One, ja, es hat zwar jetzt nur im Rande ein bisschen was mit Android zu tun, ja, ab und zu ist mal wieder ein Android-Spiel angesprochen worden oder ein iPhone-Game, ja, aber es ist vielleicht ein Grund, warum Game One eigentlich eine ziemlich beliebte Show auf MTV wurde die ganze Zeit gezeigt und auch auf Viva, also ist ja Viacom alles, ne, für Gamer, ja, und die wird jetzt eingestellt. Zack. Einfach so. Ich habe darüber vorher gar nichts gewusst. Ja, habe das allerdings auch im Internet jetzt nicht weiter verfolgt. Habe nur ab und zu als mal eine Folge Game One geschaut, von diesem total durcheinander gewürften Kram bei MTV oder Viva. So eine Abfolge gibt's da nicht. Da wurden dann auf einmal, ja, so kam eine alte Folge, dann kam eine neue Folge, dann kam wieder eine alte Folge, dann kam eine Wiederholung von vor 2 Jahren und also Horror. Und irgendwie habe ich überhaupt nicht gewusst, was ist jetzt eigentlich die aktuelle Folge. Ja, keine Ahnung. Da braucht man einen richtigen Plan dazu. Und jetzt ist es weg. Ganz einfach so. Es wird allerdings von der Firma, die da hinten dran steht, ja, die Raketenbohnen, Rocket Beans, ja, rocketbeans.tv, da werden jetzt andere Sachen angestrebt. Und zwar, man möchte auch einen eigenen Kanal haben. Aber es wird wohl Richtung Web-Streaming gehen. Ja. Es wird auch hier angesprochen, warum das vielleicht ein Grund vielleicht ist, dass Game One abgeschafft wurde von Viacom. Die veränderten Nutzungsprofile in Richtung Web und mobiles Spielen. Sprich also Smartphones und Tablets. Ja? Und das ist durchaus eine Sache, die meiner Meinung nach Game One ein bisschen vernachlässigt hat. Verständlicherweise, denn die Hardcore-Gamer, die spielen nach wie vor auf PC, Konsolen, ja? Und nur wenige jetzt wirklich auf dem Tablet. Tablet und Smartphones sind immer noch die Casual-Gaming-Maschinen. Aber das soll man mal einem Firmenboss klar machen, der sagt, okay, hier Casual-Games machen so und so viel Milliarden im Jahr und die Hardcore-Games machen nur so und so viel Milliarden oder Millionen im Jahr. Ja? So, und ja, wie jetzt? Wir pfeifen auf die Hardcore-Gamer, wir machen Casual und dann verdienen wir viel Kohle damit. Ganz einfach. So läuft es leider. Und deswegen hoffe ich, dass Rocket Beans beim neuen Format, mit dem neuen Kanal, ob jetzt im Internet oder im TV, dann auch tatsächlich das berücksichtigt, dass nach wie vor die Hardcore-Gamer, also die Konsolen und die PC-Gamer hier bevorzugt wären und eben, dass es maximal eine Rubrik gibt für die Smartphones. Ich spiele ja auch sehr viel am Tablet und so, aber also ich möchte die Berichte über die, ja, ich sag mal, frevelhaft echten Spiele, ja, also nicht missen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, jetzt sowas wie wie Uncharted, ja, hier stundenlang an einem Tablet zu spielen. Da will ich mein Pad, da will ich meinen riesigen Fernseher, der so groß ist, dass ich den Kopf drehen muss, um von einem Ende des Bildes bis zum anderen zu schauen. Ja, klar werde ich dabei schwindelig, aber das ist mir egal. Und deswegen hoffe ich da, die werden ein bisschen darauf achten. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch Android damit dann eine Rolle spielen wird in dem neuen Format. So, ich komme mal dann jetzt zu den Community-Meldungen. Ist eigentlich schon länger, als ich eigentlich gedacht habe, dass die Sendung werden wird. Der Matt Spike hat geschrieben zum Ancast 32, würde mir auch wünschen, dass chinesische Hersteller wie Xiaomi ihre Geräte offiziell in Deutschland anbieten. Xiaomi verkauft in China immerhin mehr Geräte als Samsung. Da werden so ein paar Europäer leicht übersehen. Das Geschäftsmodell in China ist nur etwas anders als das von Samsung. Samsung verdient eher an der Hardware, wobei Xiaomi seine Geräte fast zum Selbstkostenpreis abgibt und das Geld über Zusatzdienste verdient. Vielleicht ist das ein Hindernis, für die es in Europa zu vertreiben. Immerhin kann es bei einigen Shops im Internet bekommen, aber zu Preisen wie die von Samsung. Mal sehen, was 2015 bringt, ja. Und in den Kommentaren wurde auch gleich noch ein Link von Matt Spike hinzugefügt zu einem Reuters-Artikel US Huawei Tech Mobile Phone Huawei Smartphone Sales Shoot Up After Copying Xiaomi's Online Strategy. Also Huawei hat anscheinend mehr Erfolg mit dem Konzept von Xiaomi als Xiaomi selbst. Okay, gut. Naja. Also, auf jeden Fall, ja, da sind wir uns einig, das wäre schön, wenn Xiaomi auch hier ein bisschen mehr Geräte verkaufen würde. Leider sieht es schlecht aus, weil Xiaomi will sich ja sogar wieder ein Stück weit vom internationalen Markt zurückziehen, nachdem es eben jetzt nicht so geklappt hat. Ich hoffe, dass Europa nach wie vor ein Zielmarkt bleibt für die Zukunft. Ja, also die Geräte sind super, die Preise sind super, wenn es nicht gerade eben zu Samsung-Preise verkauft wird. Und Xiaomi hätte das Zeug dazu, das Gerät des Jahres 2015 rauszubringen, ja, wenn es denn verkauft werden würde hier. Dann gab's ein in der Ancast Community vom Robert eine Nachricht. Geht es nur mir so oder ist die Standardtastatur unter Android 5 deutlich schlechter geworden? Dann fragt Matthias, was meinst du mit schlechter? Die Vorhersage der Wörter. Also es ist natürlich so, insgesamt ist meiner Meinung nach die Tastatur gerade von der Vorhersage der Wörter und von der Korrektur her nicht so gut wie Swiftie. Ich mag, sag ich mal, die Idee nicht, das was anderes als die Originaltastatur drauf ist, generell. Trotzdem habe ich bisher noch nichts entdeckt, was SwiftKey das Wasser reichen kann. Ich habe alles Mögliche probiert, auch viele nette, gut gemeinte Zuschriften, ja, mit zum Beispiel Empfehlungen von Keyboard, das habe ich mir sogar in der Vollversion gekauft und habe mich damit befasst und habe auch lange das benutzt, um auszuschließen, dass es jetzt nur eine Gewohnheitssache ist. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mal gucken, jetzt direkter Vergleich, ich switch jetzt mal kurz zurück zu SwiftKey und dann war das wie Tag und Nacht. Wie Tag und Nacht, also ich konnte so viel schneller schreiben mit SwiftKey. Ja, und die Texterkennung war so viel besser. Das Problem ist wohl auch, dass es dass SwiftKey es beherrscht, super Vorhersagen zu bringen, selbst mit zwei Sprachen. Und das ist ein, was zum Beispiel für mich persönlich besonders wichtig ist, Deutsch-Englisch, da wird ständig hin und her gewechselt, Deutsch-Englisch, und das muss beides ohne Umschalten funktionieren. Und genau das kann SwiftKey. Da muss man umschalten, ja, jetzt schreibe ich Deutsch, ja, jetzt schreibe ich Englisch, sondern das geht einfach so. Ja, ich schreibe einfach und die Worterkennung wird dann super gemacht. Ja. Die Vorhersagen sind so gut, dass ich eben viele Phrasen schon einfach oben nur noch auf die vorgeschlagenen Wörter tippen muss und fertig, und dann ist der Satz geschrieben. Ja, ich muss manchmal gar nicht mehr tippen, was ich eigentlich sagen will. SwiftKey weiß es manchmal. Ja, kommt zwar selten jetzt vor, dass es so extrem ist, aber es ist tatsächlich vorgekommen schon. Ja. Bin ich selbst erschrocken und habe gesagt, okay, das ist ja der Wahnsinn, wie das SwiftKey machen kann. Ja, also dieser Algorithmus ist einfach fantastisch. So, die interne Tastatur war nie so gut wie SwiftKey, nie, meiner Meinung nach, für die Sachen, wo ich das brauche. Aber was vielleicht, lieber Robert, bei dir auch ein Problem sein kann, vielleicht ist das auch eine Lerngeschichte, ja, bei dieser Standard-Tastatur, auch wenn es am Anfang ein bisschen Arbeit ist, ich würde einfach mal die Daten, also hier in den App-Einstellungen Clear Data, also die Daten löschen, ja, und dann neue Einstellungen vornehmen in der Tastatur und dann einfach nochmal die Standard-Tastatur neu einlernen lassen. Und ich denke, da ist vielleicht ein Problem, dass nicht mehr alle Wörter von dem alten Wörterbuch erkannt werden bzw. genutzt werden. Oder vielleicht wurde es sogar bei der Installation das alte Gelernte ersetzt und so, dass du jetzt quasi schon von der Pike auf neu anfängst. Und das wird etwas dauern. Ja? Du kannst es ein bisschen beschleunigen, indem du dann gezielt Sätze eingibst, die du halt oft nutzt oder Wörter speicherst, die eben in deinem normalen Schreiben öfters vorkommen. Ich kann es natürlich nicht 100% sagen, ob da was im Algorithmus geändert wurde. Wenn ja, wäre das natürlich sehr schade, wenn das dann passiert. Es ist allerdings auch die Frage, in Deutsch oder in Englisch. Es wäre nicht das erste Mal, wo Google ein App-Update bringt und dann auf einmal die deutsche Version oder der deutsche Content schlimmer behandelt wird wie vorher. Ich darf daran erinnern, als die original Android-Tastatur diese Swipe-Funktion bekam, also wo man, also dieses Flow, wo man da mit dem Streifen vom Finger tippen kann. Da wurde ja auch auf eine komplett andere Tastatur aufgebaut und siehe da, da war auf einmal gar keine Wortvorhersage mehr für Deutsch möglich. Das kam erst später wieder danach. Übrigens hat es sehr, sehr lange gedauert sogar. Sehr, sehr lange. Das war übrigens auch der Punkt, wo ich dann mal überhaupt angefangen habe zu googeln nach anderen Tastaturen und erstmal zu SwiftKey kam. Also da wurde Deutsch einfach komplett vernachlässigt. Und das könnte natürlich auch, wie gesagt, das ist nicht auszuschließen, wenn nicht das erstmal hier der Fall sein, dass Google jetzt in der neuen Version erstmal Englisch, auf Englisch, also Englisch perfektioniert hat, ja, und eben auf das Deutsche dann erstmal nur zweitrangig geachtet hat und das vielleicht dann nachher mit einem Update noch verbessert wird. Kann aber dauern, sage ich gleich dazu, falls es wirklich zu ist. Was du auch machen kannst, guck mal, wenn du das rausfinden willst, schreib mal längere Texte in Englisch und schau mal, wie da die Worterkennung ist, ob die da besser ist, und dann lässt sich's oft schon sagen. Ja. Hat auch lange gedauert, bis zum Beispiel das Google diese Voice-Erkennung, ja, in Deutsch zufrieden funktioniert, zufriedenstellend. Heute klappt es eigentlich auch ganz gut. Jo. So, was haben wir noch? App-Abos. Schreck. Der Metzbike schreibt, nach den In-App-Purchases setzen die App-Entwickler immer mehr auf Abos. Man kauft die App nicht mehr, sondern schaltet sie für einen bestimmten Zeitraum frei. Naja, wenn die App gut ist, wird halt jedes Jahr gezahlt. Ah! Also zunächst mal, wenn eine App gut ist, ja, kann man das absolut machen. Aber ich befürchte, die Realität wird sein, dass dann die Entwickler für jede mögliche App monatlich was verlangen wollen, und dann haben wir ein kleines Problem. Ja, 1 Euro für eine Tastatur zu nutzen, die man zu zahlen, die man ständig nutzt, ist doch okay. 1 Euro im Jahr, kein Problem. Oder vielleicht sogar im Monat, ja, wäre absolut übersichtlich, ne? Nur, wenn sich das dann summiert und weiter summiert und weiter summiert, ich meine, das sind Fixkosten, die man dann hat. Das finde ich gar nicht so gut. Ja, am Schluss hat man hier einen Haufen Apps drauf und muss dann im Jahr, was weiß ich, 50, 60 Euro abdrücken oder sogar noch mehr. Ja, so verrückte App-Anbieter wird es geben, die für ihre Navi-App dann vielleicht 100 Euro im Jahr wollen. Ne? Und ja, dann summiert sich das eben wahnsinnig zusammen, und dann hat man monatliche Fixkosten, also die ich eigentlich vermeiden will. Also ich muss sagen, es gibt bisher nur ein einziges Computer oder Programm, kann man sagen, für das ich monatlich gezahlt habe. Das ist die MMORPG-Software, wie zum Beispiel World of Warcraft, ja. Und selbst da, ja, wird jeden Monat abgewägt, lohnt sich das jetzt noch, wie viel spiele ich? Ja, spiele ich mehr, spiele ich weniger? Nö, dann zack, ja, wird's abgemeldet. Ja, World of Warcraft habe ich auch schon deswegen seit Jahren nicht mehr. Nicht, weil ich so knausrig bin, ja, und die 14,90 nicht zahlen will im Monat, aber das kommen doch immer mehr Sachen dazu. Ich muss 14,90 zahlen für PlayStation Network, ja, dann muss ich das zahlen für dieses, jetzt muss ich auch noch für Apps monatlich zahlen. Nö, die In-App-Purchases sind ja schon schlimm genug. Ja. Aber jetzt auch noch Abos. Also, da verliert man dann endgültig die Kontrolle über seine Finanzen, und das wird also schlimm. Schlimm enden, sage ich mal. Schlimm enden. Schluss zahlt man dann für sein Smartphone und sein Tablet mehr als für das Essen auf dem Tisch, ja, weil da muss es ja immer billig billig sein aus dem Discounter, und dafür keinen Cent verschwendet werden, ne? Ich zahle gern für eine gute App, ja. Ich würde auch für eine App durchaus eine zweistellige Barriere durchbrechen, also über 10 Euro, wenn sie denn was taugt. Aber so ein jährliches Abo, nö, prinzipiell. Bin mal gespannt, ob sich das durchsetzt. Ich hoffe es ja nicht. Ich hoffe es nicht. Ja, im Prinzip sind wir ja auch schon hier dann fast am Ende. Ja. Die App der Woche, Meteo Earth, ist es geworden. Ja, wenn ich so rausguck, kann man das gut gebrauchen, die Vorhersage, ob man vielleicht jetzt morgen noch mit dem Auto irgendwo hinkommt oder nicht. Ja? Muss man nicht beschreien. Jedenfalls ist das eine der umfangreichsten und detailliertesten Wetter-Apps, die ich gesehen habe. Und ich möchte auch behaupten, die es überhaupt gibt. Nein, es ist kein Widget für ein Homescreen, also nicht nur, ja, sondern ist ein vollwertiges Programm für Leute, die sich auch ernsthaft mit dem Wetter beschäftigen. Ja, es gibt sogar hier eine Funktion, die ein Traum für Sturmjäger ist. Ja. Und dieses ja, dieses diese App funktioniert also für alle möglichen Vorhersagearten: Temperatur, Regen, Wolken, Windgeschwindigkeiten, ja, Hochtiefdruckgebiete. Ja, man kann in eine 3D-Ansicht schalten, man kann die Zeit bestimmen, sowohl von dem jetzigen momentanen Punkt bis mit einem Schieberegler bis eben in die Zukunft, ja, auf einer Zeitschiene, um dann eben hier zu sehen, ja, wie wird das Wetter morgen 16 Uhr, ja, kein Problem, Schieberegler, ja. Vor allem zum Beispiel die Windgeschwindigkeiten werden in einer nicht zu spielerischen, sondern in einer aussagekräftigen Animation gezeigt, so dass man genau sieht, woher die Winde kommen. Übrigens, wer sich auch mal dafür interessiert, warum zum Beispiel es wichtig ist, wenn in Großbritannien, ja, irgendwie eine Wetterlage ist, ja, wie die sich dann auswirkt auch auf den Rest von Europa, ist ganz ganz schön zu sehen, wenn man sich dann zum Beispiel die Windgeschwindigkeiten anschaut. Das sieht man dann auch, wie ein Wirbel über Großbritannien dann von Großbritannien den Wind dann rüberbringt oder aufs Festland Europa. Ja. Das ist alles sehr, sehr faszinierend und man sieht da auch sehr stark die Zusammenhänge und kann selbst auch sogar schon mit dieser App, so genau und so detailliert sind diese Ansichten, selbst auch schon leicht erkennen, ob es jetzt bald kälter wird oder nicht. Ja. Und wer sich darauf natürlich nicht verlassen will, der kann logischerweise hier auch auf die ziemlich genauen und sehr professionellen, natürlich von Meteor, sehr professionellen Vorhersagen zurückgreifen, die da dann genau die Wetterlagen für die nächsten Tage dann bestimmen können. Also sehr, sehr schön. So umfangreich, dass es gar nicht alles jetzt aufzählen kann, aber es gibt alles Mögliche, natürlich die Orterkennung per GPX, also per GPS, Entschuldigung, da braucht ihr also jetzt nicht immer alles eingeben, wenn ihr einfach von dem Ort das sehen wollt, wo ihr gerade seid, kein Problem, ja, ihr könnt für viele andere Orte hier suchen, ihr könnt weltweit suchen, ja, wenn ihr das wissen wollt, wie das Wetter in Kalifornien wird, dann könnt ihr das auch machen und dann deprimiert auf euer Tablet weinen, weil dort nämlich super schönes Wetter ist und bei uns eben hier ja kalt bis zum geht nicht mehr. Oder wenn ihr was Freudiges sehen wollt, dann guckt mal nach Sibirien, dann lacht ihr euch über die minus 5 bis minus 10 Grad hier tot. Ja. Dann sagt ihr, ach genial, morgen ziehe ich ein T-Shirt an, wenn ich rausgehe. Yeah! Naja, also Meteor Earth auf jeden Fall verdient meiner Meinung nach die App der Woche. Das kostet 99 Cent. Ja, die App ist nicht kostenlos, aber ich kann euch sagen, auch für professionelle Anwendungen ist diese App gut geeignet. Jeder Sturmjäger oder jeder, der wirklich angewiesen ist auf die Wetterlagen, der kann das hier nutzen. Es gibt auch einen speziellen Service, den man auch per Abo, ja genau, per Abo bekommen kann, nämlich Alerts, also sogenannte Wetterwarnungen, um dann eben gefeit zu sein. Wie gesagt, es gibt viele Leute, die machen das nicht nur aus Spaß, sondern die müssen sehen genau, was da abgeht. Und eine Gruppe ist auch dabei, nämlich die Geocacher. Es ist zwar kein Geheimnis, dass die Geocacher sowieso immer cachen gehen, also egal ob Orkan, Schneesturm, wo die anderen mit ihren Autos nicht mehr weiterkommen, nicht wundern, wenn auf einmal ein Cacher mit einer Dose entgegengeschlappt kommt, ja, kein Problem. Ja. Das Sommer geht, die Cacher kommen, heißt es immer so schön. Und man ist mal auf der Suche nach Wildkatzen, ist ganz klar. Ja, auf jeden Fall die können das dann auch gebrauchen, weil auch wenn sie immer rausgehen, die Kleidung ist wichtig, sehr wichtig sogar. Und ich will schon genau wissen, ob ich hier Eisregen erwarten kann oder ob ich hier mein T-Shirt rauspacken kann. Naja. Also man will immer perfekt ausgestattet sein. Wichtig, gell, Leute? Wichtig. Gut, das war's vom Uncast. Ich darf euch schon einen guten Rutsch wünschen und ein frohes neues Jahr 2015, Leute. Die letzte Sendung war das, 2014, und ich bin davon überzeugt, 2015 wird ein geniales Android-Jahr. Es wird einiges Neues geben. Lasst euch mal überraschen von den Veröffentlichungen, die auch Google zeigen wird in Richtung Android. Ich würde sagen, 2015 ist auch ein Entscheidungsjahr, wo die neue Richtung von Android hingeht. Ja, so krass würde ich das ausdrücken, ja, denn die Konkurrenz schläft nicht, aber die Entwicklung von Android auch nicht. Und man darf auf vieles gespannt sein. Einige Geräte sind ja schon angekündigt, die noch nicht ganz offiziell verfügbar sind. Ja, der Nexus Player wird, da ist auch die Frage, hat der das Potenzial für das Prime TV, Entschuldigung, das Fire TV zu stürzen? Ja, wer weiß, mal sehen. Also so vieles wird es geben 2015. Ja, Hauptsache ihr beginnt's gut. Und ich lasse heute mal das andere Zeug weg und sag einfach, nächste Woche gibt's natürlich auch wieder dann 2015, juhu, den Uncast, ja, für euch. Und bis dorthin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif. Hoffentlich gucken sie auch aufs Schnee raus noch, ja. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!